Kapitel 36. I im Glauben empfangen. Da wir klar erkannt haben, dass Wohlstand und übernatürliche Versorgung ein Segen sind, der auf den Verheißungen Gottes gegründet ist, können wir sie nur im Glauben empfangen. In 5. Mose 8,18 heißt es: So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Auch wenn du ein noch so erfolgreicher Geschäftsmann bist, musst du verstehen, dass die Kraft, Reichtum zu erwerben, von Gott kommt. Wenn du ein einfacher Arbeiter mit einem niedrigen Lohn bist, musst auch du verstehen, dass Gott dir Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, damit er dir seinen Bund offenbaren kann, den er mit dir geschlossen hat. Es ist die Verheißung seines Bundes. Wenn die Volkswirtschaften vor der Rückkehr Christi erschüttert werden, dann werden auch diejenigen erschüttert, die in ihrer eigenen Kraft Reichtum erworben haben. Nur diejenigen, die wirklich an Gottes Bundesverheißung glauben, werden weiterhin im Wohlstand leben. Sie werden alles haben, was sie brauchen und genug, um sogar an andere weitergeben zu können. Die meisten Menschen, die ich kenne, egal ob sie reich oder arm sind, glauben nicht wirklich an die Verheißung aus 5. Mose 8,18. Sie vertrauen auf ihre eigenen Gaben, Fähigkeiten und Kenntnisse. Solange sie eine sichere Arbeitsstelle haben oder ihr eigenes Unternehmen läuft, geht es ihnen gut? Wir können die Verheißung Gottes nur im Glauben empfangen, nicht durch das Werk unserer Hände. Glaube ist der Schlüssel, mit dem wir alle Dinge empfangen, die uns gehören. Der Glaube befindet sich nicht in unserem Kopf. Der Glaube ist in unserem Herzen. Wir können uns leicht etwas vormachen, indem wir versuchen, uns selber davon zu überzeugen, dass wir etwas glauben, unsere Herzen in Wirklichkeit aber voller Furcht sind. Deshalb haben viele Christen Enttäuschungen erlebt. Glaube ist eine Sache des Herzens, nicht des Kopfes. In Römer 10, 8-10 wird das sehr gut beschrieben. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Hier sehen wir zwei sehr wichtige Schritte, um im Glauben zu empfangen. Du musst zuerst im Herzen glauben und dann mit dem Mund bekennen. Ich persönlich glaube nicht, im Gegensatz zu manch anderen, dass wir so lange etwas bekennen müssen, bis unser Herz es glaubt. Ich glaube an die Kraft des Bekenntnisses, weil die Bibel sehr klar darüber lehrt. Aber die Bibel sagt, wir müssen bekennen, was wir glauben. Wenn du zu einem Sünder gehst und ihn fragst, ob er an Jesus glaubt, wird er dir ein klares Nein geben. Dann würdest du ihm nicht sagen, bekenne einfach immer weiter, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und eines Tages wirst du es dann glauben. Wir wissen, dass das ein falscher Ansatz ist. Wir würden mit dieser Person sprechen, ihr das Evangelium erklären und sie zu dem Punkt bringen, es glauben zu können. So wichtig das Bekenntnis auch ist, es geht darum zu bekennen, was wir glauben. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 4,13: Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, und darum reden wir auch. Wir bekennen nicht, bis wir glauben, sondern wir bekennen, weil wir glauben. Glaube ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wir entscheiden uns zu glauben, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, reden wir gemäß unseres Glaubens.